du hingehst, da will auch ich sein. Will keine Stunde mehr ohne dich sein. Keine andere soll's im Leben für mich geben. Ich will für immer dich gern begleiten, in frohen Stunden, in schweren Zeiten, denn mein Wunsch ist, nur bei dir zu sein. Glaub, dass wir zwei uns gefunden, das ist vom Schicksal bestimmt. Wir sind auf ewig verbunden, im Glück, dass keiner uns nimmt. Dort, wo du hingehst, da will auch ich sein. Mein Ein und Alles sollst du für mich sein. Ich bin glücklich, restlos glücklich, nur mit dir allein. Thank you.